freedom, freedom, freedom, freedom. Ja, das ist er, Pharrell Williams mit Freedom. Der Song ist neu in Funkhaus Europa und gleich ein ganzes neues Album, das stellen wir Ihnen jetzt vor. Funkhaus Europa. CD der Woche. Die CD der Woche kommt von den zwei Brüdern Paco Mendoza und Don Caramello. Wir kennen und lieben sie als Ruggabund. Wir begleiten sie schon lange, denn sie stehen für tanzbare und schlaue Musik. Ihr drittes aktuelles Album heißt Buena Medicina, also gute Medizin. Warum das wie eine gute Medizin ist, erklären die beiden Ihnen jetzt selbst. Für uns war es natürlich eine gute Medizin, diese Musik überhaupt zu produzieren. Es hat uns unglaublich Spaß gemacht, hat den Ruggabund-Spirit wieder voll aufleben lassen. Da war irgendwie so ein Bild bei mir im Kopf über etwas, was sprießt und wächst und einfach die Medizin, die man verteilt im Sinne von guten Vibes. Musik ist halt einfach die beste Medizin für alles. No contemples las flores de plástico, no. Buena Medicina. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie die Münchner Brüder Paco Mendoza und Don Caramello. Ihre Medizin ist aus folgenden Zutaten zusammengesetzt: Roots Reggae, Cumbia-Rhythmen und Dancehall-Vibes. Me gusta el sol y me gusta el ace. Me gusta gozarlo every day. Auf dem neuen dritten Album besinnen sich Ruggabund auf ihre Wurzeln zurück. Der Vorgänger war noch geprägt von Club-Sounds und Samples. Diesmal haben sie sich wieder für einen organischen Sound entschieden. Die Musik ist live eingespielt von den Dubby Conquerors aus der Schweiz. Dabei scheinen immer wieder die peruanisch-argentinischen Wurzeln der Brüder durch. Ruggabund nehmen kein Blatt vor den Mund. Sie beziehen Stellung gegen Rassismus, thematisieren Umweltverschmutzung und Polizeigewalt. Das Leben wird nicht leichter, sondern härter. Die Rechte wird nicht kleiner, sondern stärker. Wir wissen immer mehr, doch wer nicht klüger. Unsere Politik voll Bitches und Betrüger, ja. Wir haben halt einfach versucht, in der Tradition des Reggae Sachen anzusprechen, anzuprangern. Und Reggae ist ja von sich aus Rebel Music, im Prinzip Ruggabund-Style. Immer schön die Dinge ansprechen, so sieht's aus. Aber Paco und der Don sind auch große Romantiker. Singen über Sommerflirts und die eine große Liebe. Nada sirve pensarlo de nuevo, mi amor. Si aún no lo has decidido, nunca lo harás, así que no llores si mañana ya no estoy. Wir waren in China, Vietnam, jetzt geht's auf Südamerika-Tour, wir haben Mittelamerika gespielt. Das sind alles so einzelne Erfahrungen, die ein ganzes Universum für sich sind. Wir finden es toll, Kontinente zu erobern, macht Spaß. Ja, und dadurch ergeben sich auch immer wieder Kollabos. Man lernt Künstler kennen und das ist auch super für neue Feature-Songs. Die musikalischen Gäste auf Buena Medicina sind allesamt Freunde und Wegbegleiter aus den letzten Ruggabund-Touren. Soul-Sängerin Maria Rui aus Portugal, Reggae-Artist Lengua Lerta aus Mexiko, De Luca aus Italien und Sebastian Sturm. Ruggabund, wie der Name schon sagt, also wir sind ein Verbund von vielen Künstlern zusammen und wir lieben es, mit Leuten zusammen zu arbeiten. Es ist halt einfach immer wieder eine schöne Erfahrung, sich mit Leuten musikalisch austauschen zu können. Und es ist immer wieder eine schöne Erfahrung, die live zu erleben. Paco Mendoza und Don Caramello alias Ruggabund aus ihrem aktuellen Album Buena Medicina. Und wenn Sie diese gute Medizin gut gebrauchen können, dann versuchen Sie doch gleich unser Quiz zu knacken in einer guten Stunde, dann schenke ich es Ihnen. Jetzt spiele ich Ihnen aber erstmal Ruggabund gemeinsam mit De Luca. Chilling. Don't be conquerors and don't be conquerors. Sudamérica con toda mi familia. Again, sí. Me gusta el sol y me gusta el ace. Me gusta gozarlo every day. Digo yo, chile. En Sudamérica con toda mi familia. Watch me now. Esto se escucha y se vuela worldwide. Esto se escucha y se vuela worldwide. Una cosa así que nos une, mis people unite. La gente quiere más chilling hasta en el Kuwait. Te cuento uno, dos, en alemán digo I'm smile. No soy fumón, tampoco Rastafari. Del norte hasta el sur busco lo que no hay. Pues muerto del ganja no hay compay. Te gusta chupar y vomitar bien feo. Y sigues criticando al marihuanero. Tus argumentos vuelven como autogol. Si te emborrachas con alcohol, vienen y repiten siempre la misma historia. La ganja es malísima para la memoria y otras cositas que no recuerdo. Pero este chilling no me lo pierdo. ¡Por! Me gusta el sol y me gusta el ace. Me gusta gozarlo every day. Digo yo chilling en Sudamérica con toda mi familia. Again, say. Me gusta el sol y me gusta el ace. Me gusta gozarlo every day. Digo yo chilling en Sudamérica con toda mi familia. Si no hago mi arte, doy mi show de Guatemala a California. Me quedo en San Pedro, pues tiene buena onda. Y si no entiendes lo que yo voy diciendo, acércate, que voy a enriquecer tu viento. Prima di giudicare, devi capire che la pianta è molto speciale. Nasce naturale, è multifunzionale. In California si usa per curare. La cosa più banale, che ancora illegale. E se la fumo vengo detto criminale. Per evitare tutti questi guai, mi faccio la valigia per partire in Uruguay. Uruguay. Me gusta il sole, me gusta el ace. Me gusta gozarlo every day. Digo yo chilling en Sudamérica con toda mi familia. Again, me gusta el sol, me gusta el ace. Me gusta gozarlo every day. Digo yo chilling en Sudamérica con toda mi familia. I can't do without you. Caribou, Can't Do Without You. In Funkhaus Europa um 10.24 Uhr. Wir feiern die Arschwoche hier in Supermercado auf Funkhaus Europa. 7 Tage lang dreht sich alles um ein Körperteil. Leid mich am Arsch. Super Serie. Eine Woche für den Arsch. Klar, den Hintern. Und der Hintern ist ja mittlerweile auch zur Pop-Ikone geworden. Kim Kardashian zum Beispiel, kennen wir alle. Funkhaus Europa-Reporter Christian Wertschulte hat sich umgesehen. Im Pop, bei den Popos, in der Popkultur vor allem. Christian ist bei mir. Was ist denn das Wichtigste am Popo im Pop? Ja, wichtig ist vor allem, dass er besonders groß ist. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. And when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Klar. Klar. Ich mag große Hintern. Sir Mix-a-Lot ist das mit Baby Got Back von 1992. Das ist einer der ersten Booty-Songs, also eine Hymne auf den Hintern, auch gesampelt jetzt von Nicki Minaj in Anaconda. Und in diesem Song, da wird ein ganz bestimmter Po gepriesen. Der ist rund, der ist groß und der ist afroamerikanisch. Mhm. Und interessanterweise hat er eine Geschichte, die weit bis vor die Popkultur zurückgeht, nämlich ins Jahr 1810. Damals wurde Satie Bartman, das war eine Sklavin aus Südafrika, in Großbritannien als Venus von Hottentot. Die wurde so regelrecht ausgestellt. 1810, okay. 1810, genau. Und die Briten waren zugleich besessen und abgestoßen von ihrem gigantischen Hintern. Und bis heute setzt sich so diese Ambivalenz so ein bisschen fort. Also es geht nicht, wenn man über den Po im Pop redet, dann geht es nicht nur um Schönheitsideale. Es geht nicht nur darum, welche Form ist jetzt gerade sexy, sondern es geht um Tabus, es geht um interkulturelle Aneignungen, es geht um die ganz alte Geschichte, wie wird schwarze Kultur eigentlich an Weiße verkauft. Und ja, das letzte Kapitel, das hat jetzt sozusagen den Po als Protagonisten. Also ganz nach dem Motto, nur große Hintern sind gute Hintern, besonders wenn sie von Afroamerikanern kommen. Mehr über den Popo im Pop gleich nach der Musik, und das ist Miss Fat Booty von Yasin Gay. Hier in Funkhaus Europa. She came with the same type game, the type of girl giving out the fake cell phone and the name. Big fame. Big she fame. Like cats of big things. Jewel ship, money clip, phone flip the six range. And seen her on her ass, spotted her more than once. Ass so fat that you can see her from the front. She spot me like paparazzi. Shot me a glance in that cat woman stands with the fat booty pants. Hot damn. What's your name, love? Where you came from? Neck and wrist, lace up. Very little makeup. The swims at the Reebok gym tone your frame up. A sugar. The only thing that you made up. I tried to play it low key but couldn't keep it down. Asked her to dance and she was like, yo, I'm leaving now. An hour later, sounds from Jamaica. She sipping Chris straight, I'm singing mine in the waist up. Scene two. Some fans throwing the jam for readers on the stand. Big things is in the plan. The brother big movement space for me to move ahead. Yo, this my man Most, baby, let me introduce. I turn around. Say, you was the same pretty bird who I had priorly observed, trying to play me for the herd. Shocked to sell, she couldn't get it together. I just played along and pretended I never met her. How you feeling? I'm fine. My name is Monson Cherise. I heard so much good about you. It's nice to finally meet. He moved to the booth, deserved a booth, especially got honey love. Ended up sitting directly next to me. I'm tight for life, but now I'm looking at it skeptically. This baby girl got all the right weaponry. Designer fabric, shoes, and accessories. Shinky eyes, sweet voices, fucking on me mentally. Be conversated, made her laugh, cause you know me, bro. Even though I know the steelo, she wild, sweet, yo. I'm about to murk, I say peace to the family. She hop up like, how you gonna leave before you dance with me? I've been feeling fine. Yeah, let's get it on. I don't hold back the feeling for so long. Let's get it on. And if you feel like I feel, yeah, let's get it on. Come on. She be that wonderful. She start whispering to me. Let's get it on. Yo, let me apologize for the other night. I know it wasn't right, but baby, you know what it's like. Some others gonna be coming right, I understand, I'm feeling you. Besides, can I have a dance? Ain't really that original. We laughed about it, chased the arms across my shoulder blades. They playing lovers rock, I got to fold the fingers on her waist. Heating my blood up like the Arizona summer. Song finished and she whispered, honey, let's exchange numbers. We sedate in late night conversation. In the crib, heart racing, trying to be cool and patient. She touched on my eyelids, the room fell silent. She walked away smiling, singing, let's get it on. Show me a tan line and a tattoo. Playing Sade, sweetest taboo. Burning candles. All my other plans got canceled. man, I smash it like an Idaho potato. She called me at my jail, come now, I can't say no. Jits and tree trunks, rocking her pee from cocking her knees up. Champion, never not ease up. 3 months, she call, I feel I'm running a fever. 6 months, I'm telling her I desperately need her. 9 months, flu-like symptoms with shorty not around. I need more than to knock it down, I'm really trying to. Let's get it on. Midnight, we hook up and go at it. Burn a stove and let her know, sweetheart, I got to have it. She telling me commitment is something she can't manage. Wake up the next morning, she gone like it was magic. Oh, damn it. My shit is on habits and full frantic. My 911 wants an answer. My plots over some chances. Move with me up. I saw Sharice at the kitty club with some banging ass as you're playing. Lay it down and lick me up. What? Yeah, you believe that? Look, I was like, what? Oh man, I was so sick. I was so sick. Let's get it on. Justin Gay oder Mos Def, darunter ist er ja besser bekannt. Fakt ist, er singt über Miss Fat Booty und dabei sind wir mitten im Thema. Super Serie. Eine Woche für den Arsch. Tja, Depot ist gerade das am meisten diskutierte Hinterteil, zumindest in der Popkultur. Manche Popstars, zum Beispiel Nicki Minaj, Kim Kardashian, werden nur durch ihren Hintern zum Star. Und das natürlich dank Instagram. Christian Wertschulte, Funk-Europa-Reporter, ist bei mir, hat sich umgeschaut unter all den Hintern in der Popkultur. Christian, was war denn der erste prominente Hintern in der Popkultur? Der erste prominente Hintern war auf jeden Fall der von Jennifer Lopez. Klar. Kannst du dich auch vielleicht noch dran erinnern? 2000, da ist sie ja zu den Grammys in diesem grünen, fast durchsichtigen Kleid erschienen. Fast durchsichtig, fast durchsichtig, du. Ja. Und das hat sehr ihren Po betont und damit hat sie so einen kleinen Wandel ausgelöst. Vorher fand man diesen großen Hintern eigentlich nur im afrodiasporischen Pop, ja, im Dancehall oder auch im Hip-Hop. Lopez ist zwar Latina, aber für viele Menschen geht sie aufgrund ihrer sehr hellen Hautfarbe tatsächlich als weiß durch. Und damit hat sie es dann geschafft, den großen Arsch als Schönheitsideal wirklich so für alle zu etablieren. Wie natürlich ist denn der Po im Pop? Ja, der ist natürlich überhaupt nicht natürlich. Also im Pop ist ja alles manipulierbar, auch der Hintern. Ein Zeichen dafür ist vielleicht, seit dem Jahr 2000 ist die Zahl an Schönheitsoperationen am Po in den USA um 147% gestiegen. Also genau das Jahr, wo Jennifer Lopez dieses Kleid getragen hat. Und das beste Beispiel dafür ist vermutlich Kim Kardashian, sozusagen der Hintern-Star, die ja auch zugibt, dass sie Schönheitsoperationen hatte. Und sie spielt mit diesem Hintern auf ihren Po-Fotos vom Winter. Letzten Jahres. Da balanciert sie so ein Champagnerglas auf einem riesigen Po. Klar, das ist Photoshop, aber interessanterweise hat das eine Vorgeschichte. Der gleiche Fotograf hat in den 80er Jahren die Musikerin Grace Jones fotografiert in diesem Ballerina-Pose. Genau, hat ihr also quasi dazu so einem grotesken schwarzen Körper verholfen. Und das ist interessant, der schwarze Hintern, dieser große Hintern, der ist mittlerweile das Schönheitsideal, egal ob jetzt bei Nicki Minaj, die so afro-karibisch-asiatisch ist oder halt bei der weißen Meghan Trainor. Der Booty, der muss big sein. Ja, da muss ich noch ein bisschen Moralapostel spielen. Klingt natürlich total simpel. Warum wird denn ständig über den Po im Pop diskutiert? Ja, das hat so ein bisschen mit Zuschreibungen gegen der Zuschreibungen über diese afroamerikanische Sexualität zu tun. Also die gilt immer als wild, die gilt als zügellos und der dazugehörige Körper, der wird auch immer als sehr grotesk dargestellt. Das ist natürlich ein Klischee. Aber das Klischee ist sehr präsent und das führt dann dazu, dass selbst so ein harmloser Spaß wie Twerking, ne, Hintern in die Luft und damit den Arschbacken wackeln, zum Skandal wird, wenn es dann halt jemand macht, dem man es nicht zuschreibt, zum Beispiel so eine weiße Göre wie Miley Cyrus. Die ihrerseits kalkuliert natürlich den Skandal dann auch wieder mit ein, ne, spielt also damit, will gerne diese verrufte Kultur haben, genau. okay, mittlerweile haben sich die Wogen da vielleicht auch ein bisschen geglättet. Twerking ist ja jetzt sogar im Oxford English Dictionary aufgenommen. Hör mal da die Frage, wo sind eigentlich die männlichen Ärsche? Ja, die bleiben in der Hose, spielen also eigentlich keine Rolle. Ist aber auch naheliegend, die Popindustrie ist natürlich in den wichtigen Positionen total männlich besetzt. Die kalkulieren, überlegen sich, Mensch, weibliche Hintern, Männer können das geil finden, Frauen können sich fragen, warum habe ich nicht auch so einen? Es gibt aber tatsächlich zwei Ausnahmen. Zum einen natürlich so die schwule Popkultur, da gibt es das Bat-Magazine, das ist ein schwulen Fanzine. Das trägt den Hintern ja schon im Namen. Und das zweite ist interessanterweise der K-Pop. Und da sind nämlich beide Geschlechter sehr, sehr strengen, sehr normierten Schönheitsregeln unterworfen. Und dazu gehört dann auch so ein Ideal vom männlichen Hintern, der im Zweifelsfall relativ klein ist. Den hat die westliche Popkultur jetzt noch nicht für sich so entdeckt. Und ich glaube, das wird ganz interessant zu sehen, wenn der mal seinen Weg quasi in die westliche Popkultur findet, wie das dann ausgehen wird. Ja, wir bleiben dran. Erstmal halten wir fest, in der Popkultur ist der schwarze Hintern zum Schönheitsideal geworden. Funkhaus-Europa-Reporter Christian Wertschulte mit seiner kleinen Booty-Exkursion im Pop. Du schreibst gleich alles zusammen und alle Infos finden Sie dann hier bei uns im Netz auf funkhauseuropa.de. Você calhou de encaixar legal em verdade. dura, esta dura, necesita guau, guau. Short and young, money ship is never sinking. About to set it off in this bitch, Jada Pinkett. I shouldn't have drove. Tell me how I'm getting home. You too fine to be laying down in bed alone. I could teach you how to speak my language, Rosetta Stone. I swear this life is like the sweetest thing I've ever known. About to go Thriller, Mike Jackson on these Lakers. All I need is a fucking red jacket with some zippers. Super good spit out, a package of the Swishers. I did it overnight, it couldn't happen any quicker. Y'all know them. Fucking me either. We point the biggest skeptic out, I make them a believer. It wouldn't be the first time I done it, throwing hundreds when I should be throwing ones. Bitch, I run it, I know ways. Music when it hits you feel no pain, and I swear I got this shit that make these bitches go insane. So they tell me that they love me, I know better than that. It's just game, it's just what comes with the fame, and I'm ready for that. I'm just saying, but I really can't complain. Everything is kosher. Two thumbs up, Eva and Roper. I really can't see the end getting any closer, but I'll probably still be the man when everything is over. So I'm riding through the city with my high beams on. Can you see me? Can you see me? Get your visine on. Y'all just do not fit the picture, turn your widescreen on. If you thinking I'ma quit before I die, dream on. Man, they treat me like a legend. Am I really this cold? I'm really too young to be feeling this old. It's about time you admit it. Who you kidding? Man, nobody's ever done it like I did it. I know. Dann so gemeinsam mit Drake, Set Fire to the Over. Und der nächste Song, den ich gleich für Sie spiele, ist ein Nummer-1-Hit, kommt vom Spanier Álvaro Soler, heißt El Mismo Sol, sowas wie die gleiche Sonne. Und ist wo Nummer 1? in Italien. Aus sämtlichen Strandboxen ertönt da gerade dieser Song. Da ist den Italienern auch Schnuppe, dass bei der Sonne im Spanischen das E fehlt. Sound klingt gut, also ab damit. Funk aus Europa hier. Hier um 10.47 Uhr. Jetzt mit Ideen für Ihren nächsten DVD-Abend. Funkhaus. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Super Tipps. Unser Super-Tipp kommt von einem Multitalent, dem Regisseur Riyad Sattouf, Pariser mit syrischen Wurzeln. Er arbeitet als Comiczeichner, Regisseur, Schauspieler, Autor und Musiker. Bekannt wurde er mit seinen Comics zum Beispiel für die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Jetzt ist sein zweiter Kinofilm auf DVD und Blu-ray erschienen. Ein bissig ironischer Film, wie ich sie sehr gerne mag. Der Film heißt Jackie im Königreich der Frauen. Und der Titel lässt schon vermuten, was die Frauen von Jackie wollen. Ich will ein Kind von dir, deswegen stehe ich jetzt hier. Keine Frage, Herr Jackie ist begehrt bei den Damen. Der junge Mann in der weinroten Burka sieht aber auch zum Anbeißen aus. Vor allem, weil sein Gesicht nicht verschleiert ist und wenn seine Waden kurz unter seinem Kleid hervorblitzen, macht das pubertierende Mädchen ganz unruhig. Jackie sieht geil aus, oder? Ja, das stimmt. Und ich heirate ihn irgendwann. Nein, er gehört mir. Träumt weiter, Mädels, denn Jackies Herz schlägt für jemand anderen. Er ist seit Jahren unsterblich in die Colonel verliebt. Die Tochter der Diktatorin Bübün, die 16. Aber wird sie seine Liebe jemals erwidern? Alle Frauen sind verrückt nach dir. Wieso sollte die Colonel da anders sein? Willkommen in der Volksrepublik Bübün. Hier haben die Frauen die Hosen an, während Männer Schleier tragen und sich um den Haushalt kümmern. Pferde sind heilig, das Essen von Gemüse ist verboten, genauso verboten wie alles, was aus dem Ausland kommt. Und zum Glück sinkt von Jahr zu Jahr die Zahl der hingerichteten Männer. Oh, ist das schön hier. Ja. Nur wenn man so naiv und unschuldig wie Jackie ist, kann man so ein totalitäres System schön finden. Zum Glück hat er einen Onkel, der ihm die Augen öffnet und ihm verrät, dass er ein Freiheitskämpfer ist. Unsere geheime politische Bewegung kämpft für die Rechte der Männer, die Meninisten. Werden die Meninisten es schaffen, sich von ihren Unterdrückerinnen zu befreien? Vor allem aber, schafft es Jackie, das Herz der Colonel zu erobern? Diese Fragen beantwortet Regisseur und Drehbuchautor Riyad Sattouf in einer skurrilen Komödie mit großem Tiefsinn und einem liebenswerten Titelhelden. Mein Jackie, was für ein guter Junge. Jackie im Königreich der Frauen setzt sich satirisch bissig mit Themen wie Gewaltherrschaft, religiös-politischer Fanatismus und Geschlechterrollenklischees auseinander. Niemand wird dabei wirklich diffamiert, dazu liebt der Regisseur seine Figuren viel zu sehr. Und er liebt es, mit der Sprache zu spielen. Eine große Herausforderung für die Synchronisation, die Satoufs kreative Wortschöpfungen originell eindeutschen musste. Er treibt uns in den Wahnsinn. Dabei sind interessante Begriffe entstanden. Blasphemerie etwa für Blasphemie, oder? Willst du nicht eine Schleierei anziehen? Es ist sehr witzig, wie diese Verschleierei in Szene gesetzt worden ist. Amüsiert beobachten wir die Eitelkeiten der Männlein, für die es nur ein Ziel im Leben gibt, heiraten oder wie es hier heißt, dödeln. Dabei träumen die meisten Männlein davon, die Tochter der Diktatorin vor den Altar der heiligen Stute zu führen. Ein Albtraum für jede Mutter. Wenn du erst der große Dödel bist und im Palast wohnst, wirst du mich, deine alte Mutter, vergessen, da bin ich sicher. Sollte sie mich erwählen, würdest du bei uns im Palast wohnen und deinen Enkelin in den Gärten das Schießen beibringen. Die Machart dieser Komödie ist sicher nicht jedermanns Sache. Monty Python-Fans und Freunde grotesk-albernen Humors dürften aber auf ihre Kosten kommen. Eines ist auf alle Fälle klar. Jackie ist ein Held! Auch meiner, obwohl ich den Film noch gar nicht gesehen habe. Funk aus Europa, Filmexperte Francesco Tornabene über Jackie im Königreich der Frauen. Und ich schicke Ihnen eine DVD, ich schenke sie Ihnen, wenn Sie mir folgende Frage beantworten. Jackie im Königreich der Frauen spielt in einem totalitären System. Wie heißt das Land, in dem die Titelfigur lebt? Na? Antwort bitte an 0221 567 89 777. Nochmal 0221 567 89 777. Funkhaus Europa. Die Seite zum Sender. funkhauseuropa.de. We used to live in the same building on the same floor and never met before until I'm overseas on tour. And peep this Ethiopian queen from Philly taking classes abroad. She's studying film and photo flash focus record. Says she working on a flick and cut my click through the score. She says she loved my show in Paris at Elysee Montmartre and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things fall apart, intent to shatter. She like, that shit don't matter when I get home. Get at her through letter phone, whatever, let's link. Let's get together, shit you think not. Think the thought went home and forgot. Time passed, we back in Philly, now she up in my spot. Telling me the things I'm telling her is making her hot. Started building with her constantly round the clock. Now she in my world like hip hop. And keep telling me, yeah. It's always catching a flight. And sometimes I got to be out at the height of the night. And that's when she flipping get on some old. Another lonely night. It seemed like I'm on the side. You only loving your mic. I know you got to get that paper, daddy. Keep that shit tight. But yo, I need some sort of love in my life. You dig me? While politicking with my sister from New York City. She says she know this ball player. And he think I'm pretty. Psych, I'm playing, boo.

Manchmal ist er ganz geschmeidig. Dann wieder rau, politisch und angriffslustig. Criolo ist der große Rapper Brasiliens. Ist er Favela, aber er weiß, wovon er spricht. Er ist einfach authentisch. Mit brasilianischem Charme und dampfenden Bässen. Funkhaus Europa präsentiert Criolo. Am Samstag im Gebäude 9 in Köln. Alle Infos unter funkhauseuropa.de. Funkhaus Europa. Nachrichten. Um 11 Uhr mit Elke Küster. Guten Tag. Rücktritt nach Referendum. Tsipras sucht Ersatz für Varoufakis. Kinderbetreuung rund um die Uhr. Berlin diskutiert über 24-Stunden-Kitas. Und unterwegs in der Heimat. Papst Franziskus besucht Südamerika. Das Referendum wurde zum Triumph für die Syriza-Regierung. Mit einem klaren Nein haben die Griechen die Spar- und Reformvorschläge der Geldgeber abgelehnt. Ministerpräsident Tsipras berät jetzt mit den Chefs aller großen Parteien darüber, wie es weitergehen könnte. Außerdem wird ein Nachfolger für Finanzminister Varoufakis gesucht. Der hatte am Morgen überraschend seinen Rücktritt erklärt. In den anderen Euro-Ländern dürften viele erleichtert sein. Bettina Meyer. Der Grieche hatte sich einen Ruf als Rowdy eingehandelt. Mal verließ er den Verhandlungstisch ohne Vorwarnung. Immer wieder warf er der Euro-Gruppe vor, seine Regierung erniedrigen zu wollen. Jetzt folgt der Rücktritt. Die Euro-Finanzminister hätten ihm klar gemacht, dass sie ihn nicht mehr bei ihren Treffen dabei haben wollen, so Varoufakis. Gerüchten zufolge soll sich der Grieche auch mit Regierungschef Alexis Tsipras überworfen haben. Der ist nun auf der Suche nach einem Ersatz. Gute Karten hat Gerüchten zufolge der stellvertretende griechische Außenminister Evklidis Tsakalotos. Auch der bisherige Minister für Wirtschaft, Infrastruktur und Tourismus, Georgis Statakis, ebenfalls Syriza-Mitglied, wird als Nachfolger gehandelt. In dem Referendum hatten gut 61% der Griechen dagegen gestimmt, weiter zu sparen. In Athen gingen Tausende auf die Straßen. Das Nein-Lager feierte bis in die Nacht. Wir sagen Nein zu den Sparmaßnahmen, aber ich kann nicht sagen, ob wir im Euro bleiben werden oder nicht. Ich denke, das Ergebnis ist gut. Es zeigt, dass die Sparmaßnahmen nicht so weitergehen können. Es muss sich etwas ändern. Wir wollen Europa, aber nicht so. Ich bin nervös, sehr nervös, wie die anderen europäischen Staaten reagieren werden und auch wie die EZB reagiert. Die EZB befasst sich im Laufe des Tages mit der Lage in Griechenland. Die meisten Beobachter rechnen damit, dass die Europäische Zentralbank die Notkredite für die griechischen Banken erstmal aufrechterhält. Die Opposition im Bundestag unterstützt den Vorstoß. Familienministerin Schwesig will möglich machen, dass Kitas Kinder vermehrt auch abends und nachts betreuen können. Die SPD-Politikerin hat ein 100 Millionen Euro schweres Programm angekündigt. Ein Teil davon sind 24 Stunden. Kitas. Linken-Parteichefin Kipping sagte der Berliner Zeitung, das ist gut für Menschen, die im Schichtdienst arbeiten. Papst Franziskus ist auf Südamerika-Reise. Bolivien und Paraguay wird er besuchen. Erste Station ist Ecuador. Hunderttausende Gläubige werden am Abend in Guayaquil zu einer Messe erwartet. Schon als der Papst durch die Hauptstadt Quito fuhr, jubelten ihm die Menschen zu. Tilman Kleinjung. Zigtausende säumen die Straßen Quitos, als Franziskus vom Flughafen in die Stadt fährt. Mit dem Besuch des Papstes verbinden viele Ecuadorianer große Hoffnungen. Er ist ein Botschafter für die Menschlichkeit. Er ist ein Friedensbotschafter für ganz Lateinamerika. Die Politik spaltet Ecuador in diesen Tagen. Der sozialistische Präsident Rafael Correa stößt mit seinem autokratischen Regierungsstil auf immer größere Widerstände im Land. Vom Besuch des populären Papstes versucht er zu profitieren. Die Türkei meldet mindestens 15 Tote bei einem Verkehrsunfall. In der Provinz Manisa im türkischen Westen raste ein Lastwagen in einen anderen LKW, in dem Arbeiter saßen. Nach Behördenangaben war der Fahrer des Lastwagens offenbar am Steuer eingeschlafen. Und das Wetter, mehr Sonne als Wolken und meist trocken, 24 bis 27 Grad. Auch morgen sonnig, gegen Abend ziehen, aber im Westen und Nordwesten Deutschlands Schauer und Gewitter auf. Es wird wieder wärmer, 28 bis 33 Grad. Das waren Nachrichten mit Elke Küster. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa.

Funk aus Europa hier mit unserer Superserie Für den Arsch. Ärsche gibt es viele auf der Welt. Für mich war der Arsch der Welt als Kind immer das Dorf meiner Eltern in Süditalien, mitten in den Apenninen. Heute liebe ich es, dahin zu fahren. Früher war es gefühlt für mich am Arsch der Welt zu weit weg vom Meer. Diese Woche fragen wir uns aber, wo liegt denn der wahre Arsch der Welt? Leib mich am Arsch. Superserie. Eine Woche für den Arsch. Darüber lassen wir unsere Korrespondenten streiten. Jeder behauptet, dass er oder sie schon mal dort waren am Arsch der Welt. Als erster in den Ring steigt Linda Staude aus Nairobi. Ein heftiger Wolkenbruch geht auf die dicht bewachsenen Hänge des Kilimanjaro nieder. Dicke Dunstschleier verstecken den Blick auf seinen majestätischen Gipfel. Die gewaltigen Wassermassen verwandeln den steilen und gewundenen Feldweg bergauf in einen Schlammpfad. Eine knappe Autostunde aufwärts am höchsten Berg Afrikas liegt Kihamba Shimweju, zu Deutsch das Dorf Shimwe auf der Höhe. Ein paar wackelige Holzhütten, einige kleine Läden und weit über den Berghang verstreut die Shambas, kleine Farmen gerade groß genug zum Überleben. Weiter oben am Berg, da wo der Boden zu steil und weniger fruchtbar ist, kommt nicht mehr viel. Kalisti Keleo baut auf seinem Stückchen Land in Shimweju Bananen an, ein paar Obstbäume, Tomaten, ein bisschen Kaffee. 9 Kinder hat der 82-Jährige hier großgezogen, 7 sind noch am Leben. Trotzdem bestellt er seine Farm jetzt alleine mit seiner Frau. Die Kinder kommen nur zu Besuch, sie sagen Hallo, nehmen Früchte und Gemüse mit und gehen wieder. Hier, abseits der Aufstiegsrouten für bergsteigende Touristen, gibt es nichts zu verdienen. Viele junge Leute ziehen weg und suchen sich besser bezahlte Jobs anderswo in Tansania. Für sie ist der schlammige Feldweg nach Shimweju, dem letzten Dorf am Hang des Kilimanjaro, buchstäblich eine Sackgasse. Tja, oder auch Arsch der Welt. Die erste im Ring, Korrespondentin Linda Staude. Wir schauen die ganze Woche und suchen nach dem wahren, weit abgelegenen Ort der Welt. Leib mich am Arsch. Eine Woche für den Arsch. Alle Infos zur Serie unter funkhauseuropa.de. Un viejo en un balcón, sentado en su sillón, dice que va a esperar la muerte. Al frente en un salón se reza una oración que puede hacer mejor la gente. En un lugar que sé, un tipo que no ve, saca una foto excelente. Y en la calle un señor vestido como yo, dice que yo no soy. En una casa ayer con techo de papel me invitan a comer, no mienten. Un tipo guapetón se saca todo su flow y dice cosas porque siente. Así se vive aquí, a veces tan feliz y a veces casi te arrepiente. No hay mucha solución, no hay mucho que entender. Español, lo sacan pa'l balcón, le falta el pantalón, qué gente. Una negra charol hablando su cuñol, dice que es sueca y que no entiende. Un blanquito sin sal se decidió a bailar y puso aquel rumbón caliente. Después de trabajar nos vamos a tomar un trago con el dependiente. Parece 26 y tiene 16, pero te mirará de frente. Un antiguo campeón se vuelve un mujerón, baila en el

Am besten Wein in der Hand und Po im Planschbecken, so zumindest bei meinen Nachbarn gestern. So, heute ist es aber auszuhalten, 28, 29 Grad. Da bleibt der Kopf relativ frisch. Beste Voraussetzung also für unser Quiz. Funkhaus Europa. Superquiz. Gleich hier im Supermercado. Genau, im Quiz spielen Sie mit mir um unsere Funkhaus Europa CD der Woche. Die kommt ja von den zwei Brüdern, Paco Mendoza und Don Caramello. Wir kennen und lieben sie unter dem Namen Ragabund. Sie stehen für tanzbare und schlau gemachte Dancehall- und Reggae-Sounds aus Deutschland. Ihr aktuelles Album heißt Buena Medicina, also gute Medizin. Live sind sie der Wahnsinn, da mimen sie gerne die Latin Lover, singen von Sommerflirts Liebe, aber auch kritische Texte. Und alles zusammen klingt dann so. You're my rock and roll girl, be mine, be mine, be my little rock and roll girl. No hay nada sirve pensarlo de nuevo, mi amor. Si aún no lo has decidido, nunca lo harás, así que no llores si mañana ya no estoy. Oh, woman, I don't know what I can do. I'm in a very bad. I don't know what I can do. I'm in a very bad mood. So klingt es, unser Album der Woche. Buena Medicina heißt es, von Ragabund. Übrigens das ganze Album per Crowdfunding finanziert. Ich schicke es Ihnen, wenn Sie schon mal diese Nummer wählen. 0800 567 8774 und dann mit mir im Quiz spielen. 0800 567 8774. Super Quiz. 0800 567 8774. Wie das Quiz geht, erzähle ich Ihnen gleich nach Flavia Coelho featuring Galfay. Odom. Toda vez a mesma história se repete. Dedé os 17 pela quinta vez repete. Da legião ele é dietê. Ideias revolucionais disse pros seus pais. Não confia mais no sistema. Tá organizando um esquema. E na vida o mais importante é dar dinheiro pra família e se precisa vai roubar. Não vem me dar migué. Não vem, não vem me dar migué. Não vem me dar migué. Cai fora, seu mané-nené. Moleque desses não sabe da vida o que quer, quer, quer, quer. No gueto, na rua, a temperatura é chapa quente. É, voltar pra escola, voltar pra escola. Je veux pas rester assis, je me dis la vie est une piste dansante. Pour se sentir vivre, faut se brûler comme un bâton dansant. Sans artifice, nu-pied, hors de mes godasses. Je ne cherche pas 10 sur 10, essayer c'est ça l'audace. Ne pas se laisser happer par les bad vibes et l'amorosité. Respect aux obstinés, le monde meurt de frilosité. Yeah. Musique de l'âme, vas-y, vas-y, chante. Je brille de mille feux, j'ai des soleils dans le ventre. Não vem me dar migué, não vem, não vem me dar migué, não vem me dar migué. Braver le vent, cueillir ses fruits, sortir son talent de l'étui, fredonner nos airs d'affranchis. Yo Flavia, on rappe, on chante, on scande, on lâche prise, on dérive, on s'offre des rêves sans balise. Sans balise. unsere Lieblingskarioca aus Brasilien, die in Paris lebt, war das Flavia Coelho. Und jetzt geht's um unsere Lieblings-CD diese Woche. Funk aus Europa. Superquiz. Spielen Sie jetzt. Um die können Sie nämlich mit mir spielen jetzt in unserem Quiz um die Funk aus Europa CD der Woche. Die kommt ja von Ragabund. Dahinter verstecken sich Paco Mendoza und Don Caramello. Ihr Album heißt Buena Medicina. Und eine gute Medizin kann Janan jetzt sehr gut gebrauchen, denn sie macht, ich denke mal, das, was wir alle unheimlich gerne machen. Ganz bestimmt. Aufräumen, ja. Aufräumen, oje. Wer hat dir denn den Haufen an unaufgeräumten Sachen hinterlassen? Zwei kleine Kinder, genau. Alter, die haben 2 Jahre und 10 Monate und die machen so viel Dreck. Ah, ja, 2 und 10 Monate. Ja. Welchen größten Dreck musst du denn als erstes wegmachen? Also es ist hauptsächlich Wäsche, ne? Also ja. Ich muss bügeln und Wäsche waschen. Noch eine Lieblingsbeschäftigung. Ja, super, echt. Alles auf einmal an einem Tag. Aber immerhin hast du mir gerade im Vorgespräch erzählt, sind die jetzt nicht da. Von daher hast du wirklich freie Bahn. Ja, das ist gut. Genau, freie Bahn auch für unser Quiz. Heute ist Montag, das heißt, du hast 5 Kategorien übrig. In den 5 Kategorien wird etwas beschrieben, umschrieben, auf das du hoffentlich kommst. Ich sag dir mal die Kategorien. Sport, Blindflug, Leute, Musik und Essen. Essen, bitte. Essen, ganz schnell. Ja. Essen, das musst du heute dann auch vorbereiten oder machst du eher so ein Small-Essen, weil du alleine bist? Also ich werde mal schauen, wie weit ich komme. Ich koche sehr gerne, deswegen würde ich gerne kochen. Ah, okay. Aber es klappt leider nicht so. Gucken wir mal. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für unsere Rubrik Essen, dass du drauf kommst, auf das, was wir suchen. Gut okay. Zu hören. Leidet unter vielen Vorurteilen. Eine Disziplin, mit der wir niemals Weltmeister werden. Oft mit weichgekochtem Gemüse. Und ist nicht für ihre Sterne bekannt. Nicht immer fett. Wird allgemein unterschätzt. Kartoffeln in verschiedene Variationen. Gerne mit brauner Soße. Im Süden abwechslungsreicher. Wurst, Wurst, Wurst und nochmal Wurst. Von den Nachbarn oft verkannt. Da zählt noch die Saison. Ganz wichtig, 3 Komponenten. Also wer die verpönt, der hat echt keine Ahnung. Gilt nicht als besonders kreativ. Sollte es öfter geben. Mit Stäbchen schwer zu bewältigen. Was wird gesucht? Janan, was suchen wir? Grillgut? Grillgut. Ja. Leider nicht, aber damit bist du eigentlich sehr nah dran am Lösungswort. Aber mehr darf ich nicht verraten, Janan. Okay. 0800 5678 774. Wenn Sie vielleicht rausgehört haben, was wir suchen in unserem Quiz, 0800 5678 774. Was suchen wir? Sagen Sie es mir. Janan ist gerade weg. Okay, 0800 5678 774. Snoop Dogg in der Zwischenzeit, vielleicht kommen Sie dann drauf. And you ain't gonna see me in this club next week. In Funkhaus Europa 0800 5678 774 für unsere Funkhaus Europa CD der Woche von Ragabund. Buena Medicina heißt sie, übersetzt sowas wie gute Medizin, die brauche ich jetzt auch für meinen Hals. Nein, die Kategorie ist ja schon gefallen, und zwar die Kategorie Essen, in der suchen wir, als kleiner Tipp vorneweg, ich weiß, es ist nicht einfach heute, einen Oberbegriff. Und oft sagt man dann nur, ach ja, typisch. Hören Sie noch mal hin, Sie kommen bestimmt drauf. Leidet unter vielen Vorurteilen. Eine Disziplin, mit der wir niemals Weltmeister werden. Oft mit weich gekochtem Gemüse. Und ist nicht für ihre Sterne bekannt. Nicht immer fett. Wird allgemein unterschätzt. Kartoffeln in verschiedene Variationen. Gerne mit brauner Soße. Im Süden abwechslungsreicher. Wurst, Wurst, Wurst und nochmal Wurst. Von den Nachbarn oft verkannt. Da zählt noch die Saison. Ganz wichtig, 3 Komponenten. Also wer die verpönt, der hat echt keine Ahnung. Gilt nicht als besonders kreativ. Sollte es öfter geben. Mit Stäbchen schwer zu bewältigen. Was wird gesucht? Genau, gegen Ende haben wir sie extra auf eine böse, falsche Fährte geführt. Vielleicht denken Sie noch mal an die ersten Worte. Kartoffeln sind da drin, braune Soße. Und eigentlich kann man sagen, es ist besser als Ihr Ruf. Aber irgendwie ist es noch nicht angekommen bei den anderen. Marion, hallo. Hallo. Hallo, hast du eine Idee? Ja, ich hatte, das war aber falsch, das habe ich schon gehört. Kartoffelsalat war falsch. Ich würde vielleicht auf Sonntagsbraten tippen. Auf Sonntagsbraten? Geht richtige Richtung, ist es aber leider nicht. Marion, Mensch. Mach dich. Nochmal versuchen. Siehst du, genau so geht man dran. Tschö. So, Stefan, hallo. Wir suchen einen, ja, Überbegriff oder Oberbegriff. Ja, typisch deutsche Küche würde ich mal tippen. Typisch deutsche Küche. Ah. Nein. Ja. So, wieso tippst du das dann so einfach? Einfach. Ich habe auch lange überlegt. Du musst es aber auch lange überlegen. Aber die 3 Komponenten waren es dann. Ja, ne, die Kartoffeln und braune Soße. Genau. Oder, ach Mensch. Ja, super, aber die Ragabund-CD kommt zu dir. Nach? Super, freue ich mich. Nach Bremen. Viel Spaß damit. Jo, danke. Danke fürs Mitmachen. Tschö. La Familia. Sky, Mosty, y ya está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué placer, papá. No recuerdo lo que sucedió.

run away. Are you thinking of me when you trick her? Does she know you were supposed to love me till you die? Almost kill me. Aus Europa hier. Es ist die Überraschung des Tages. Sie haben es in den Nachrichten vielleicht schon gehört. Yannis Varoufakis, der vor kurzem noch das hier gesagt hat. We will compromise. Tja, er tritt zurück. Und das, obwohl die Griechen gestern Abend mit einem klaren Nein gegen die Sparforderungen gestimmt haben und eigentlich der griechischen Regierung den Rücken gestärkt haben. Aber nein, der griechische Finanzminister Varoufakis tritt trotzdem zurück. Tja, gerade hatten ihn sämtliche Satiremagazine hier in Deutschland zu ihrem Lieblings-Bad Boy auserkoren, ihm gleich einen ganzen Song gewidmet, wie die Satire-Sendung Neo. Griechenlands Finanzminister Varoufakis als ein motorradfahrender Sexgott in dem Song. Tja, war wohl ein bisschen zu viel Sexappeal als Politiker. Das meint zumindest Margarita Zumuo vom Missy Magazin im Interview mit Deutschlandradio Wissen. Varoufakis war am Anfang ein glänzender Politiker. Das Phänomen des Batmans oder des Supermans, ja, so eine Art Film- oder Popfigur eher als ein Politiker. Und ja, wir fühlen uns eben zu Filmstars besser, mehr angezogen als zu Politiker. Politiker sollen nicht sexy sein. Ich würde sagen, ab dem er angefangen hat, eher als Narzisst und Selbstdarsteller zu gelten, ist sein Glanz verschwunden. Denn wir finden nicht Leute sexy, die Selbstdarsteller sind. Ne? Das sind eher Unsympathen. Tja, und jetzt sein Rücktritt, die Reaktion im Netz zu seinem Rücktritt entsprechend aufgewühlt von zum Beispiel, endlich ist dieser Suppenkasper weg, bis hin zu typisch, der Typ verdrückt sich feige und hinterlässt einen Scherbenhaufen, bis hin zu besorgten Sätzen, die fragen, wer denn dort nun auf den neuen Posten kommen soll. Ist es ein Armutszeugnis oder gar ein Neuanfang für Griechenland? Gleich können Sie darüber diskutieren in unserer Sendung Piazza nach 12 Uhr hier in Funkhaus Europa. Quand bien même la traversée ne durait qu'une nuit d'été, nos bras gardaient les griffes des passagers sauvages. Nous accompagnait le long de la traversée, le long de la Quand bien même cette nuit d'été ne servait qu'une nouvelle échappée, la voilure garderait la trace et la morsure des femmes, des femmes qui nous accompagnaient le long de la traversée, le long de la traversée, le long de la traversée. Soleil retrouvé, nos silhouettes dominaient la mer, il n'y avait dans nos yeux que tout ce qui périt face au doute, que tout ce qui périt face au doute qui nous accompagnait. Le long de la traversée, le long de la traversée. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. In Bochum auf 103,3. Terra Kraft mit Karambani hier in Funkhaus Europa. Ich bin Claudia Davino und nicht mehr alleine, denn Massimo Majo ist bei mir. Hey Claudia. Hallo Massimo, ich hab was für dich, hör mal. Die Arschkarte. Und zwar das hier, die Arschkarte. Ja, okay, da ist eine Karte, wo Arsch draufsteht. Genau, das ist die Arschkarte für dich. Diese wir haben ja diese Woche Superserie zum Ist alles für ein Arsch. Hab ich und deine Aufgabe, also deswegen überreiche ich dir feierlich diese Karte. Aha. Bitte schön. Ist einmal Arsch zu sagen in deinen 2 Stunden. Ach so, in meinen 2 Stunden? Ja. Einmal Arsch zu sagen. Ein verzweifeltes Gesicht. Ja, nee, kriege ich irgendwie. Also jetzt habe ich ja schon, glaube ich, 2-mal. Und das jetzt gilt nicht, ab 12. Ab 12 einmal Arsch sagen. Okay, dann werde ich mir was einfallen lassen. Die Arschkarte. Und ich muss sie dann weitergeben wahrscheinlich, ne? Kannst du dann machen oder morgen einfach wieder mitbringen. Oder morgen wieder mitbringen. Die Arschkarte für alles mich. Alles klar, Massimo Majo macht gleich weiter mit Piazza. Ich bin Claudia Davino und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Quer durchs Ruhrgebiet. Bissige Texte und extrem tanzbare Grooves. Nunca te sientas solo, solo mira tu alrededor. Dr. Krapula aus Bogotá sind die Ska- und Punk-Botschafter Südamerikas. Aus Bogotá, Colombia, Südamerika, Nicolás, en el drum. Für die Funkhaus Europa Odyssee touren sie durchs Ruhrgebiet. Aus Europa Odyssee. Umsonst und draußen mit Dr. Krapula und der Banda Senderos. Am Mittwoch in Hagen, am Donnerstag in Recklinghausen, am Freitag in Mülheim und am Samstag in Bochum. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.